We'll be right back. rebound. Feel the groove. Let your body move. Listen to the real trance sound. Sería un tambor. Sería el océano. Si fuera viento. Sería un tornado. Si yo fuera fuego. Sería el infierno. Thank you. go back. We'll be right back. Das war jetzt nochmal fast eine Stunde lang für euch. Giotto DJ. Der italienische Schweizer. Schweizer mit italienischem Namen, oder wie war das? Doppelbürger? Mit zwei Pässen. Na, sensationell. So, die Jungs kommen auf jeden Fall wieder hier in die Sendung. Keine Frage. Nächste Woche DJ Wack in the Mix bei Sunshine Live bei Welcome to the Club. Da freuen sich auch viele drauf und ich mich natürlich auch, denn er ist ja am Freitagabend auch schon im Kinky Palace zu hören. Ja, ja, ja, ein geiles Wochenende steht wieder bevor. Ansonsten, ihr wisst Bescheid, unter www.clubbingman.de könnt ihr die Playlist jetzt gleich nachlesen. Dave Choi haben wir schon eingegeben und Giotto DJ gibt's jetzt gleich. Jetzt haben wir die Mellow doch noch, ne? Und an der Technik war heute der Mirko. Ich bin der Clubbing Man. Jetzt geht's gleich weiter mit unserem Nachtprogramm. Wir sehen uns auf jeden Fall diese Woche am Wochenende irgendwo oder nächste Woche Dienstag wieder mit Uwe Wagenknecht, DJ Wack in the Mix. Das war Welcome to the Club auf Sunshine Live jeden Dienstag von 20 Uhr bis Mitternacht.